Passwort korrekt. Initialisiere. Willkommen zurück. MAKSS. Lagebericht 2020-2021. Feind kontrolliert alle relevanten Sektoren in westlicher Hemisphäre und Teilen Osteuropas. Status der weißen Völker ohnmächtig. Update. Feindliche Propagandakanäle infiltriert. Sprechen Sie jetzt. Einmal im Jahr sitzen die zusammen und planen eiskalt, seit sie alles unterwandert haben. Läuft jeder, der Macht will, mit und tanzt in ihrer kruden Maskerade. Mit Kabel im Nacken von Samsung erfahren sie alles ohne nachzufragen. Während wir mit jedem Update selbst ein Teil von uns in ihre Matrix laden. Sie berechnen und analysieren uns und testen uns jetzt mit einem Virus. Lockdown ist ihre Art, er spielt und sie treiben den kleinen Mann ins Minus. Und der kleine Mann bleibt klein ziellos, wenn er wüsste, wie groß wir alle sind. Ein Volk, wie es hier kein zweites gibt. Doch alleine kommen wir nie hoch. Seit Ende des Krieges sind wir wie Vieh, das man voneinander isoliert. Die Wurzeln vernichtet, so hoffen sie Indogermanen leichter zu kontrollieren. Der Dollar ist Gott für sie. Sie lieben keine Kinder, sie opfern sie. Aber unsere Zeit, sie wird kommen und wie damals, wie heute, Hoffnung sie. Ich bin aufgewacht, doch dafür hab ich meine Augen auch, wenn es weh tat, aufgemacht. Der Mensch will Gemeinschaft, er kann nicht allein, denn er will es nicht nur, nein, er braucht Kontakt. Verbündet euch, wachst wie ein Riese, reißt euch los, tötet die Zwergen-Elite. Schärft eure sieben Sinne, nix, denn da tötet sich denn die Schergen von heute sind die Schergen der Diebe. Sie chippen deine Kinder, chippen deine Frau, jeder kriegt einen Chip unter die Haut in der NWO. Sie chippen deine Kinder, chippen deine Frau, jeder kriegt einen Chip unter die Haut in der NWO. Sie bestimmen unser Film, Pumpe, nur Träume, Pillen, haltet still und sie vollenden die NWO. Sie bestimmen unser Film, Pumpe, nur Träume, Pillen, haltet still und sie vollenden die NWO.